Kapitel 5 Verben Passiv Übung 2 Arbeitsalltag B. Formulieren Sie Herrn Pollers Bericht im Aktiv. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Montags haben wir immer unser Mitarbeitertreffen. Da erzählt dann jeder, wie weit er mit seinen Arbeiten ist. Dann besprechen wir die Arbeit für diese Woche. Welche neuen Projekte beginnen in dieser Woche? Wie verteilen wir die Arbeit? Wer macht was und wann? Ein Kollege notiert das dann alles. Am Schluss diskutieren wir noch offene Fragen und Probleme.